Am 25. Mai gab es vor den Botschaften der USA und Südkoreas in Großbritannien eine Demonstration gegen die böse, feindselige Koreapolitik der USA. Daran nahmen teil die Persönlichkeiten der neuen KP Großbritanniens, der britischen Songun-Politik-Studiengesellschaft, der britischen Zuze-Ideologie-Studiengruppe und der britisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft sowie die Massen.